Siebtens, spezielle Rechte, Vorteile und Pflichten des Priesters. Der Vollkommene, der die Welt hinter sich gelassen hat, der Mönch, wird in seiner neuen Gemeinschaft im Kloster in dieser Zeit nach Lukas 18,30 vielfältig das Aufgegebene wiederfinden. Seine geistlichen Mitbrüder bilden nun seine Familie. In der neuen Gemeinschaft braucht der Einzelne nicht zu sorgen um Nahrung und Kleidung, es ist unnötig, irdische Schätze zu sammeln und so weiter. Bei Streitigkeiten unter den Brüdern des klerikalen Männerbundes soll man den Fall ohne Anrufung der weltlichen Gerichte unter sich beilegen. Geistliche Gerichtsbarkeit, die man in der Praxis auch, wenn möglich, auf die übrigen Gläubigen ausdehnen soll. Bei Verfolgungen harret aus und bekennt, aber seid auch klug wie die Schlangen. Unter Umständen dürft ihr euch drohender Lebensgefahr durch die Flucht entziehen. Auch die Verteidigung mit der Waffe ist erlaubt, siehe Lukas 22,36. Niemand unter den Priesterbrüdern darf Anspruch auf eine besondere oder gar bevorzugte Stellung oder auf einen Rang im Männerbunde erheben. Vielmehr sollen die Letzten und Bescheidensten die Ersten werden. Übt euch in Demut und dienet einander. Den letzten Lohn für seine besonderen Mühen, die heroischen Leistungen und Verzichte, erlangt der Vollkommene wie die anderen Gläubigen im Himmel. Aber eben seiner außerordentlichen Leistungen und seiner Standeswürde wegen wird der Priester oder der Mönch auch im Himmel vor den seligen Laien bevorzugt und gewisse Ehrenstellungen erhalten. Steuerfreiheit für Kleriker. Priester dürfen an Familienfesten der weltlichen Gläubigen teilnehmen. Sie dürfen Wein trinken, siehe Hochzeit zu Kana. Misserfolge bei Heilungsversuchen durch die Priester werden verschuldet durch mangelnden Glauben des Priesters selbst bzw. des Kranken oder seiner Angehörigen. Oder sie treten deshalb ein, weil die Beteiligten, die Priester und der Kranke, nicht durch genügendes Beten und Fasten sich vorbereitet haben. Achtens, Bestimmungen für die Kirche. Für das Heilige, also die Kirche, ist keine Aufwendung zu kostbar oder gar verboten. Was man zur Ausstattung der Kirchengebäude oder für den Lebensunterhalt der Priester und Mönche stiftet, darf man mit ruhigem Gewissen den Armen entziehen. Geschichte von der Salbung Jesu. Die Kirche ist das Haus Gottes und muss unter Umständen durch Gewaltanwendung reingehalten werden. Tempelreinigung. Feinde der Kirche können keine Liebe und Schonung erwarten. Siehe unter anderem Lukas 19,27. Hütten, das heißt Kirchen, soll man vorzugsweise da erbauen, wo den Gläubigen Heilige erschienen sind. Geschichte von der Verklärung Jesu. Im Interesse der Kirche, der Priesterschaft, ist bewusste Entzweiung in der Familie erlaubt. Siehe Lukas 12,51 und folgende. Neuntens, Verhältnis der Priesterkaste, der Kirche, zum Staat. Man muss Gott, der Kirche, mehr gehorchen als den Menschen. Niemand kann zwei Herren dienen. Seid Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über dich hat, wenn sie Gewalt hat. Steuerfreiheit für die Kleriker, Matthäus 17,26. Andererseits, Gebet beim Kaiser, was des Kaisers ist. Die Belegsammlung, die längst nicht vollständig ist, aber leicht vermehrt werden kann, zeigt klar, dass tatsächlich in der Erzählungsmasse des Gesamtevangeliums, und zwar in vielen Einzelteilen, also in Paragraphen, über das ganze Bund verstreut, eine an amtlichen Bestimmungen reichhaltige Bestallungsurkunde für die christliche Priesterschaft verborgen liegt. Man braucht nur, wie oben geschehen, die zerschnittenen Teile und verstreuten Fetzen zu sammeln, nach Paragraphen zusammenzustellen und hält das ursprüngliche Schriftstück in der Hand. Muss nochmals betont werden, dass die Sachlage keine zufällige ist, sich nicht versehentlich bei der Konzeption der Evangeliendichtung eingeschlichen hat, sondern dass die Niederlegung der einzelnen Verordnungen in der dichterischen Substanz beabsichtigt war und mit gründlicher Überlegung ausgeführt worden ist. Aus dem Umstande nun, dass die Paragraphen der zerstückelten Urkunde wieder aneinandergereiht weitaus den größten Teil des Evangeliums ausmachen, folgt der Schluss, dass die Historisierung der für die vollkommenen maßgeblichen göttlichen Verfügungen der Hauptzweck der Dichtungsaktion gewesen ist. Weitere Zwecke wurden, wie schon gesagt, natürlich nicht ausgeschlossen. So kann man leicht eine andere Partie aus der Gesamtmasse herauslösen, in der Ermahnungen, Trostworte, erbauliche Szenen für das Bedürfnis der Gläubigen, das heißt der Priester und Laienchristen insgesamt, angeboten wird. Auch die Notwendigkeit eines weiblichen Christenstandes von Vollkommenen ist im Evangelium historisch begründet worden, zum Beispiel durch die Geschichte von Maria und Martha. Alle Berichte, Vorgänge und Ermahnungen, Bestimmungen, Aussagen des Gesamtevangeliums sind also in ihrer praktischen Sinndeutung und Anwendung möglichst wörtlich zu verstehen und zu verwirklichen. Das Evangelium gibt sich zwar als Niederschlag der Geschichte, aber sein Daseinszweck ist nicht, Geschichte zu überliefern, sondern das Gesetzbuch der christlichen Priesterschaft, der Kirche, in historisch verhüllter Form und Einkleidung zu konstituieren und vorzulegen. Damit ist das Fabrikationsgeheimnis der geschichtlichen Evangeliensubstanz offenbar geworden und das Problem gelöst, warum die Biografie des angeblichen Stifters der christlichen Religion in ihrer formalen und inhaltlichen Ausgestaltung so merkwürdig von den zeitgenössischen Vorbildern absticht. Der eigenartige Zweck, historisiertes Gesetzbuch der neuen Kirche zu werden, hat die eigenartige literarische Einkleidung des Gesamtevangeliums bedingt. Es wird nun auch klar, dass beispielsweise nicht die astrale Betrachtungsweise das Hauptaugenmerk der Evangeliendichter gewesen ist. Astrale und ähnliche Motive und Anregungen haben vielmehr nur eine sehr untergeordnete Rolle bei der Konzeption der Evangelien gespielt. Allerdings nahmen die Dichter Anregungen und Vorbilder her, wo sie dergleichen fanden, so auch aus dem Alten Testament, aus der jüdischen, griechischen und indischen Gedankenwelt. Aber diese Lehnmotive finden nur Verwertung als willkommene Hilfsmittel am Aufbau der Dichtung. Die Haupthandlungstriebfeder war gegeben in der Grundabsicht der Urheber, eine geschichtlich getarnte Bestallungsurkunde für die Priesterschaft zu entwerfen. Alle weiteren Absichten sind diesem Hauptzweck untergeordnet worden. Die geschichtliche Einkleidung wurde gewählt, weil es sich von selbst verstand, dass das göttliche Gesetzbuch der Kirche vom Stifter einer neuen Religion erlassen war, das heißt, dass die einzelnen Bestimmungen von Jesus selbst herrühren mussten. Die neue, von den Urhebern ersonnene Philosophie-Religion, Philosophie in Verkleidung mit religiösen Begriffen, wurde daher als Geschichte des Jesus von Nazareth dargeboten. Man war sich bewusst, dass die Geschichte die geeignetste, weil als Faktum nicht zu bestreitende und dabei als Erzählung höchst anschaulich wirkende Form der Gesetzgebung darstellt, zumal wenn sich diese Geschichte als eine solche gibt, in der Gott oder vielmehr Gottes Sohn unmittelbar die Hauptperson ist. Gleichzeitig soll die heilige Geschichte natürlich auch rein geschichtlich verstanden werden, als echte Überlieferung den Beweis bringen, dass Jesus wirklich eine geschichtliche Person war. Das Evangelium soll eben Lehre in Form von Geschichte verkünden. Im Einzelnen wurde so verfahren, dass man für jede als notwendig erachtete Bestimmung des Priestergesetzbuches eine hierzu passende Kleingeschichte ersann. Nach den in den Evangelien vorliegenden topografisch-chronologischen Gesichtspunkten wurde dann die Kleingeschichten auf vierfache Weise am Handlungsfaden der Jesusdichtung aneinandergereiht. Wir fassen zum Schluss die Resultate unserer Untersuchung über die bei der Konzeption des Gesamtevangeliums wirkenden Prinzipien in einige knappe Sätze zusammen. Die religiöse Grundidee, die Erlösungsidee, lieferte den eigentlichen geschichtlichen Kern und das Rückgrat des Jesusdramas. Die Idee selbst stellte zwangsläufig aus sich heraus die Haupttriebfeder für den Mechanismus der Handlung zur Verfügung. Wundersamer Anfang und tragisches Ende der geschichtlichen Laufbahn des Stifters, die Geburts- und Kindheitsgeschichten sowie die Prozess-, Kreuzigungs- und Auferstehungsberichte, ferner die Kategorie der Wundererzählungen als Beweise der Göttlichkeit des Menschen Jesus, waren den Evangeliendichter als Bestandteil der Erlösungsidee unmittelbar gegeben. Als zweites Aufbauprinzip betätigte sich die Absicht der christlichen Religionsgründer, in dem durch die Grundidee gestalteten Rahmen die historisierten Paragraphen einer Bestallungsurkunde für die Priesterschaft einzuzeichnen. Ein drittes Prinzip, Berücksichtigung der Laienbedürfnisse, besitzt für die Konzeption der Jesusdichtung nur geringe Bedeutung. Dasselbe gilt von weiteren Prinzipien, wie beispielsweise der astralen Betrachtungsweise, die alle nur gelegentlich als Hilfsmittel beim Aufbau des Gesamtevangeliums Verwendung gefunden haben. Ende des Buches.